Generation. Steht schon lange ein leerer Thron. Weg mit dem Parlament. Was wir brauchen ist ein Regent. Ohne Furcht und Tadel vom alten preußischen Adel. Wir wollen unseren Kaiser wieder haben. Wir wollen unseren Kaiser wieder haben. Wir wollen unseren Kaiser wieder haben. Wir wollen unseren Kaiser wieder haben. Schwingt ihr ab die Partei? Wer will Deutschland denn befreien? Neun Parteien ohne Zahl warten auf die nächste Wahl. Der Kaiser muss wieder her. Ich sehe jeden für die 80er. Wir wollen unseren Kaiser wieder haben. Wir wollen unseren Kaiser wieder haben. Wir wollen unseren Kaiser wieder haben. Wir wollen unseren Kaiser wieder haben. Dann geht's wieder für den Wagen. Keiner wird sich mehr beklagen. Keine FDP, keine CDU. Endlich wär für immer froh. Wollen unseren Kaiser wieder haben. Wollen unseren Kaiser wieder haben. Wollen unseren Kaiser wieder haben. Wollen unseren Kaiser wieder haben.